Bra, bra, bra. Ich will euch alle ficken, alle fix, fix. Handschelle ficken, klick, klick, klick, klick. Das Sticker ficken, dick, dick, dick. Schlampe, Waffe, dick, sauer, dick, dick, dick. Ja, ich will euch alle ficken, alle fix, fix. Das ist sowas wie ein Opfer, ich schneide eure Köpfe ab ins Mic spucken. Bis ich so viel Geld wie dieser Götze hab. Die Luxus-Karotte im Video, wie Zeitlupe. Stehle Geld und deine Rapper sind auf rein. Ha!